Anoint you! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Ich habe seinerzeit schon den Kunstbegriff anders gedacht. Und ich habe gemeint, ich müsste ihn auf mein Leben beziehen. Und ich müsste ihn auf meine Individualität beziehen. Aber nicht als mich, der so wichtig ist, sondern auf die Individualität aller Menschen. Als Wesen, die gestalten können. Also habe ich das Leben zum Kunstwerk erklärt. Sie hätten Joseph Beuys bestimmt erkannt, auch wenn ich ihn nicht vorstellen würde. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Er ist unverkennbar, nicht nur äußerlich. Einer der wenigen Weltstars der Kunst und derzeit gewiss der einflussreichste europäische Künstler überhaupt. Am 12. Mai 1921 wurde Joseph Beuys in Krefeld bei Düsseldorf geboren. Aus Anlass des 100. Geburtstags von Beuys wurde das Jahr 2021 zum Beuys-Jahr erkoren. Zahlreiche Ausstellungen, Fernsehsendungen und Symposien werden derzeit Joseph Beuys gewidmet. Auch diese Radiosendung will sich die Frage stellen, wer ist das gewesen, Joseph Beuys? Joseph Beuys, das lässt sich nüchtern und pragmatisch feststellen und ich denke auch empirisch belegen, war bereits zu Lebzeiten der wichtigste deutsche bildende Künstler der Nachkriegszeit und ich denke, er ist noch heute einer der einflussreichsten und meistdiskutiertesten Künstler der Welt. Joseph Beuys war ein deutscher Gegenwartskunstkünstler, der seine hauptsächliche Wirkzeit und Erfolgszeit in den 1970er, 1980er Jahren hatte. Jetzt, wo es darum geht, ihn im Rückblick zu beleuchten, muss da ein wenig korrigiert werden und kritisiert werden, weil vieles, was damals als kritisch wahrgenommen wurde an seinem Schaffen, an seinen Werken, an seinen Arbeiten, stellt sich jetzt im Rückblick doch ein bisschen anders dar. Vielen gilt er als irgendwie linker Künstler, der sich für Abrüstung, Umweltschutz und die Rechte von Tieren eingesetzt hat. Sein erweiterter Kunstbegriff, sein Satz »Jeder Mensch ist ein Künstler« und sein Modell von der Gesellschaft als einer sozialen Plastik scheint noch heute viele Menschen zu inspirieren, sich in irgendeiner Form gesellschaftlich zu engagieren. Joseph Beuys und seinen Anhängern ist es gelungen, ein assoziatives System zu etablieren, das im Grunde genommen nur auf der Vorstellung beruht, Kunst ist gut und wenn alle Menschen Künstler sind und kreativ sein können, dann sind die Menschen gut und wenn die Menschen gut sind, dann wird die Welt gut. Das Interessante ist ja, dass es in den Debatten über Beuys heute kaum noch um seine Kunst geht. Dieser ganze Effekt von, ist das Kunst oder kann das weg? Also, dass er mit Materialien arbeitet, die manche für Müll gehalten haben und dass das irgendwie kontrovers war. Das soll Kunst sein. Das scheint sich so ein bisschen verbraucht zu haben. Das ist allgemeingut geworden. Selbst die Leute, die finden, das ist eigentlich keine Kunst, wissen, okay, ja, moderne Kunst ist halt so Quatsch oder denken das. Dagegen geht es ständig noch um Beuys im Zusammenhang mit bestimmten politischen Themen, für die er steht und die bis heute unbewältigt sind, wie das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie, die gescheiterte 68er-Revolution, die er künstlerisch kompensieren hilft und natürlich die ökologische Frage. Das scheinen mir die wesentlichen Punkte zu sein, weshalb man sich heute noch mit Beuys beschäftigt. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Hier eben zu hören waren Albert Markert, Roger Behrens und Asghar Martins. Sie sind beteiligt an dem Webprojekt Beuys Behind the Scenes, das sich in diesem Jahr einer Kritik an Beuys verschrieben hat. Die Homepage Beuys Behind the Scenes versammelt Stimmen zu Beuys, die im Beuys-Jahr eher wenig zu vernehmen sind. Neben den genannten sprechen hier auch Jutta Ditfort, Peter Bierl, Wolfhard Muller und Till Gartmann. Als Autoren, Journalisten, Künstler und Aktivisten haben sie immer wieder auf die Notwendigkeit einer Beuys-Kritik hingewiesen. Auszüge aus diesem Videomaterial werden in auditiver Form in dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilgerstreifzüge zu hören sein. Dazu herzlich willkommen. Eine politische Kritik an Josef Beuys kann an zahlreichen Aspekten der Biografie von Josef Beuys ansetzen. Da ist die erfundene Geschichte von den Krim-Tataren, die Beuys nach seinem Flugzeugabsturz im Kriegseinsatz mit Filz und Fett gesund gepflegt haben sollen und darin enthalten die Ausblendung des Leids, an dem Beuys als Täter mitschuld war. Da ist aber auch sein Schamanismus, seine Zuwendung zu Mystik und Okkultismus, antizivilisatorische und antiintellektuelle Tendenzen in Beuys Denken, seine Anlehnung an Rudolf Steiners Anthroposophie. Der Generatorstab, eines der wichtigsten Objekte, das er überhaupt gemacht hat, das einzige, das er in Afrika gemacht hat, kein Kaffee, kein Nikotin, keinen Alkohol, keine Drogen, sondern der Generatorstab von Josef Beuys hat die Ernährungsfunktion des Gehirns. Da ist aber mehr noch. Seine Organisierung in der AUD, der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher, einer Gruppierung am rechten Rand, seine Beteiligung an der neurechten Zeitschrift Wir selbst, da ist seine enge Zusammenarbeit mit dem rechtsextremen Werner Georg Haverbeck, dem Ehemann der späteren Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck, seine Kontakte zu den konservativen rechten Elementen in der Anfangszeit der Grünen. Auch zu diesen Verbindungen stellt das Projekt Boys Behind the Scenes ausführliche Erläuterungen zusammen. Hier soll jedoch ein anderer Fokus der Kritik platziert werden. Beuys als der Künstler des Postnarzissmus. Beuys war relevant, weil er die deutsche Kultur in der postnarzisstischen Situation beschäftigt hat. Er ist der deutsche Nachkriegskünstler par excellence. Er ist heute relevant, weil sein Werk diese Beschäftigung wachhält und die deutsche Kultur wiederum heute beschäftigt. Wenn ich deutsche Kultur sage, klingt das wahnsinnig borniert und das ist es auch. Die Figur Beuys, die man von seinem Werk nicht trennen kann, verkörpert geradezu das deutsche Selbstgespräch. Aber die Kunst doch international, sagen Sie jetzt, vielleicht sogar Kunst ist gerade gegen die nationale Borniertheit. Nicht so schnell. Beuys ist ein deutsches Produkt, auch wenn es auch für den Export bestimmt ist. Zuerst einmal ist Beuys der ideelle deutsche Vergangenheitsbewältigungskünstler. Er ist der große Transformator. Und mit ihm verhält es sich im Grunde so, wie mit der deutschen Vergangenheitsbewältigungspolitik insgesamt, die sagt, wir haben so viel aus unserer Vergangenheit gelernt, dagegen sehen die anderen alt aus. Wir sind jetzt so großzügig und geben der Welt etwas Nachhilfeunterricht. Beuys soll also der deutsche Nachhilfelehrerkünstler sein, der den anderen erklären kann, dass die Welt wirklich am deutschen Wesen genesen kann, nur dass es sich jetzt um das Richtige, nämlich das Menschliche, das Verwundete, das heilungsbereite Wesen handelt. Josef Beuys ist eine mythische Figur, das heißt eine Projektionsfläche, jemand, der so widersprüchlich und vieldeutig ist, dass man da alles reinlegen oder rausholen kann, und genau das wird ja auch getan. Sodass er heute irgendwie beispielsweise als der erste Corona-Querdenker erscheinen kann oder ansonsten immer eben als das erscheint, was man gerade braucht. Insofern steht er dann doch irgendwie auf der queere Weise in einer Reihe mit diesen ganzen anderen vermeintlichen deutschen Männergenies von Goethe bis Christian Drosten, nämlich in der Hinsicht, dass nahezu alles, was über ihn gesagt wird, ideologisch ist, auch wo es zutrifft. Ich sehe in diesem Sinne Beuys als eine dieser esoterischen Prophetengestalten des frühen 20. Jahrhunderts, die Jünger und einen Kreis um sich scharen und eine Heilslehre zur Rettung der Moderne verkünden. Nur, dass Beuys eben nicht in der Weimarer Republik auftritt, sondern irgendwie in die Bundesrepublik versetzt wurde. Es ist ein bisschen wie der eine Generation ältere Ernst Bloch, der nur Marxist ist und so einen esoterischen Marxismus vertritt, der eine bestimmte Rolle für die 68er Revolution spielt. Beuys wiederum ist eher jemand, der hilft, diese gescheiterte 68er Revolution zu kompensieren, indem er das Revolutionäre in die Kunst zu verlegen versucht und überhaupt die Bereiche Kunst und Politik so zu verschmelzen versucht. Und damit ist er zugleich auch eine Figur für die Verarbeitung des Postnarzissmus. Er sagt ja, sein Urerlebnis sei also der Schock nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen und alles, was er tut, wenn er sich als Heiler und Schamane präsentiert, geht so in die Richtung, das Trauma der Deutschen zu kompensieren. Das gilt insbesondere für die Idee, die Nation, ja die ganze Welt, sei ein sozialer Organismus, der krank sei und der Heilung bedürfe. Er ist damit die künstlerische Position, an der sich am genauesten zeigen lässt, was Adorno meinte, als er sagte, er betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher, denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Die Grundthesen dieser Sendung sind an dieser Stelle bereits formuliert. Sie sollen weiterhin am konkreten Material ausgeführt werden, anhand Beuys eigenen philosophischen Überlegungen wie anhand einzelner künstlerischer Exponate. Zunächst soll aber die Frage, wer ist das eigentlich gewesen, Joseph Beuys, noch einmal biografisch gestellt werden. 1921 geboren, wächst Joseph Beuys in einem katholischen Elternhaus in Kleve am Niederrhein auf. Nach dem Besuch der Volksschule wechselt er 1932-33 wahrscheinlich auf das Klever-Hindenburg-Gymnasium. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs meldet er sich dann unter dem Eindruck der anfänglichen schnellen Erfolge der deutschen Wehrmacht zur Luftwaffe und verpflichtet sich freiwillig für 12 Jahre als Bordfunker. Nach verschiedenen Ausbildungsstationen, unter anderem in Erfurt und Posen, fliegt er wahrscheinlich seine ersten Kriegseinsätze bei dem Kampf um die Festung Sewastopol auf der Krim. Das muss so 1942 gewesen sein. März 1944. Eine Ju-52, ein Sturzkampfflieger der deutschen Wehrmacht, fliegt über Russland. Um 8.35 Uhr morgens passiert es. Die Maschine wird von einer russischen Flakstellung abgefangen und stürzt auf der Krim ab. Der Pilot ist sofort tot. Der Funker, ein 23-jähriger deutscher Soldat, erleidet schwerste Kopfverletzungen. Tataren wickeln ihn in Filz und salben ihn mit Fett. Nach 2 Wochen ist der junge Mann wieder gesund. Fortan wird er behaupten, dieses Erlebnis sei seine zweite Geburt. Seine Geburt als Künstler. Filz und Fett werden die Stoffe, mit denen der Künstler künftig arbeitet. Das wird ihn weltberühmt machen. War das Ihr Wunsch, zu der Luftwaffe zu kommen? Ja, es war mein Wunsch. Hat Ihnen das Fliegen etwas Besonderes vermittelt? Ja, es hat mir das vermittelt, was also, wie soll ich sagen, der Punkt von außen ist, von dem man sozusagen von oben auf die Sache schaut, um einen größeren Überblick über die Zusammenhänge zu bekommen. Am 16. März 1944 stürzen Beuys und der Pilot mit seinem Sturzkampfflieger Ju-87 auf der Krim ab. Der Pilot stirbt. Beuys wird ins Lazarett gebracht. Nach seiner Genesung kämpft er bis Kriegsende bei den Bodentruppen. Er gerät in englische Kriegsgefangenschaft und kommt im August 1945 zurück nach Kleve. Bereits im Krieg hatte er sich nachweislich entschlossen, Kunst zu studieren. Er beginnt ein Studium an der Düsseldorfer Akademie und wird Schüler von Ewald Mataré. Sein Studium schließt er, ich glaube, 1951 ab. 1961 wird Beuys Professor an der Düsseldorfer Akademie. Danach beginnt langsam seine internationale Karriere. Beuys nimmt regelmäßig an der Documenta teil und ist auch sonst international in nahezu allen wichtigen Ausstellungen vertreten. Bekannte Werke sind etwa die Arbeit Das Rudel von 1969, ein alter VW-Bus, aus dem hinten Schlitten herauszugleiten scheinen. Auf den Schlitten liegt eine zusammengerollte Filzdecke, eine Stablampe und etwas Fett, glaube ich. Bekannt auch sein Environment Straßenbahnhaltestelle auf der Biennale von Venedig 1976. Zu nennen ist auch die Honigpumpe am Arbeitsplatz, die 1977 auf der Documenta zu sehen ist. Und zentral natürlich das Projekt 7000 Eichen in Kassel, sein Documenta-Beitrag von 1982. Beuys schließt sich früh der Fluxusbewegung an und fällt dort vor allem durch seine Aktionen auf. Wichtige Aktionen sind etwa, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt von 1965, Manresa und Eurasia 1966 oder Iphigenie Titus Andronicus von 1969. Neben dieser klassischen künstlerischen Arbeit engagiert sich Beuys in verschiedenen politischen Initiativen und Parteien. Mit Studenten der Düsseldorfer Akademie gründet er 1967 nach dem Attentat auf Rudi Dutschke die Deutsche Studentenpartei DSP. Eine richtige Partei war das nicht, eher so ein Treffen von ein paar Leuten, wie es der Kunsthistoriker Walter Graskamp mal ausgedrückt hat. Im Gründungsprotokoll gibt sich die Partei einen christlichen Auftrag. Es soll ein spirituelles Christentum verwirklicht werden. Programmpunkte sind weiterhin unter anderem Waffenlosigkeit und Einsatz für Kriegsdienstverweigerer. Dass Beuys sich in der Folge für Kriegsdienstverweigerer eingesetzt hat, ist mir nicht bekannt. Und ich glaube das auch nicht. Das spirituelle Christentum hingegen, was immer darunter erstmal zu verstehen ist, taucht dann in der Folge häufiger auf und ist zentraler Bezugspunkt seiner Weltanschauung. 1972 dann Besetzung des Sekretariats der Akademie mit rund 60 abgewiesenen Studienbewerbern. Beuys berief sich auf seine Lehrfreiheit und wollte ca. 300 Studenten in seine Klasse aufnehmen. In der Folge kam es zur Entlassung von Beuys von der Akademie, da die Kunstakademie und die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau war damals Ministerpräsident, den geregelten Lehrbetrieb gefährdet sahen. Beuys ist in der Folge Mitbegründer des Anthroposophischen Internationalen Kulturzentrums in Achberg, in dem ab 1973 regelmäßige Tagungen mit unterschiedlichsten Referenten stattfinden. 1976 ist er als unabhängiger Bundestagskandidat der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher AUD, eine Partei, die im nationalneutralistischen Spektrum des bundesdeutschen Parteiensystems zu verorten ist. Eines ihrer zentralen Themen ist der Umweltschutz, der hier als Lebensschutz propagiert wird. Die AUD gehörte mit Beuys dann zu den Gründungsorganisationen der Grünen. Für die Grünen kandidiert Beuys 1979 für das Europäische Parlament. Er wird nicht gewählt. Beuys Unterschriften finden sich unter verschiedensten Aufrufen. Er setzt sich unter anderem für das Asylrecht von durch die chilenische Militärjunta verfolgter Chilenen ein. 1985 findet sich seine Unterschrift unter dem Friedensvertrag Deutsche Konföderation Europäisches Sicherheitssystem. Ziel der eher dem rechten Spektrum zuzuordnenden Initiative ist die Schaffung einer europäischen Friedensordnung mit der zentralen Forderung einer Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Wichtige politische Forderungen und Positionen von Beuys sind dann noch der Einsatz für die direkte Demokratie, Forderungen nach einer anderen Wirtschaftsordnung, Entstaatlichung von Schulen und Universitäten, Forderung nach aktiver Neutralität, also für ein wiedervereinigtes, neutrales Deutschland. Außerdem sind seine ökologischen Positionen wichtig. Beuys sieht sich selber als Sozioökologen und das ist eine Bezeichnung, die findet sich in seinem Umfeld unter anderen Begriffen wie etwa ökologischer Humanismus wieder. Wichtig ist auch sein Konzept des dritten Weges, das als Synonym für die soziale Plastik gilt. Josef Beuys stirbt am 31.01.1986. Seine Asche wird vor Helgoland in der Nordsee bestattet. Die Arbeit trägt den Titel Das Rudel und gehört entfernt in die Themengruppe der Tierdarstellungen, die Assoziationen zu Herdentrieb, Blutsbande oder Sippe herstellen. Beuys bescheinigt auch dem Menschen bislang unerforschte archetypische Verhaltensweisen, die die Grundlagen menschlichen Zusammenlebens schaffen. Dieser sogenannte Urschlitten macht auf die existenznotwendige Erd- und Naturverbundenheit des Menschen aufmerksam. Ging Beuys künstlerisch mit dem verlorenen Krieg um? Das ist die richtige Frage. Es geht nämlich eben zu keinem Zeitpunkt in seinem Werk darum, zu verstehen, was der Nationalsozialismus war, wie es zum Krieg, in dessen Zentrum die Vernichtung stand, kommen konnte, warum passiert ist, was passiert ist, oder gar um das Betrauern der Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft, sondern darum, dass den Deutschen etwas verloren gegangen ist. Dass sie den Krieg verloren haben, dass sie ihre Souveränität verloren haben und dass aus diesem Scheitern, aus der Wunde heraus, etwas Neues möglich geworden ist, an dem sich die Nation wieder aufrichten kann, um zum Vorbild für alle Menschen zu werden. Eine Volkspädagogik zur Welterziehung. Das Werk von Beuys ist wesentlich als Selbstuntersuchung des verwundeten deutschen Volkskörpers intendiert, um das kreative Potenzial wiederzufinden, das ihm zu eigen ist. Im Benutzen dieser Sprache und im völligen, offenen Zeigen dessen, was wir nicht können, und im Versuch, ein hohes Ziel anzustreben, was man nennen könnte, die Frage nach der Aufgabe der Deutschen in der Welt, würden wir vielleicht, oder sagen wir einmal gewisser, zumindest die ersten Stufen zu einer Möglichkeit finden, herauszubekommen, was denn eigentlich die Eigenschaften des deutschen Genius, der deutschen Fähigkeit wären. Wir würden im Benutzen dieser Sprache erkennen, dass sich durch den Gebrauch der Sprache die geeigneten Begriffe ergeben, um die Welt, das heißt das Vorgegebene, so krank es auch sei, mit wesensgemäßen Begriffen so zu beschreiben, dass eine Heilung möglich wäre. In seiner Rede an das eigene Land von 1985 verurteilt Beuys den Rassismus und letztendlich auch den Antisemitismus. Direkte rassistische oder antisemitische Äußerungen lassen sich bei Beuys nicht finden. Er beschreibt Rassismus ganz in der Tradition seines organischen Denkens als Krankheitssymptom am sozialen Organismus mit an Hautkrebs erinnernde Metaphern wie schwarze Male, also das ist ja so eine organische Sicht auf das Problem Rassismus und Antisemitismus. Ich gehe auch davon aus, dass Beuys überzeugt war, durch seine gesellschaftspolitische Arbeit Beiträge zur Überwindung von Rassismus und Antisemitismus zu leisten. Doch gut gemeint ist eben nicht gut gemacht, wie man ja gerne sagt, oder die Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. In anthroposophischen Schriften wird die Shoah als Schicksal oder Karma oder sonst was des jüdischen Volkes beschrieben. Nach Karl König 1965 befinden wir uns, also die Menschheit ist gemeint, an der Schwelle zu sich entwickelnden neuen sozialen Ordnungen. Das spielt ja auch bei Beuys eine große Rolle. Der Materialismus ist überwunden, neue soziale Ordnungen entwickeln sich aus der neuen Zeit. Der Ethnopluralismus, also propagiert von der Zeitschrift Wir selbst, wäre aus dieser Perspektive so eine neue soziale Ordnung. Die Neuordnung Europas nach ethnischen Kriterien, Europa der Vaterländer beispielsweise. Das ist zwar rassistisch, aber halt auch eine neue soziale Ordnung. Auch wenn sich bei Beuys keine explizit antisemitischen Äußerungen finden lassen, wie es hier Albert Markert dargelegt hat, finden sich bei Beuys dennoch Hinweise auf ein antisemitisches Weltbild. Dieses besteht in der Gegenüberstellung von einem christlich-jüdischen Materialismus auf der einen Seite und einem keltisch-germanistischen Christentum auf der anderen Seite. Beuys Begeisterung für die Kelten wusste seinerzeit auch Heinrich Böll zu würdigen. Ich vermute, dass seine Affinität zum Keltischen, die er ja immer wieder ausdrückt, nicht zufällig ist. Dass das wiederum eine Mischung des, sagen wir getrost, Germanischen mit dem Keltischen sich in ihm verkörpert und seine scheinbare mystifikatorische Komponente einfach eine mystische ist, die neu erkannt werden muss. Erkannt werden musste nach Beuys, dass der christlich-jüdische Materialismus die Menschheit in das Verderben geführt hätte. Der Nationalsozialismus ist für Beuys nichts als die Zuspitzung dieser Art von Materialismus, dem er die Idee eines neuen spirituellen Christentums gegenüberstellt. Wie diese Weltsicht die Shoah interpretiert, das legt Albert Markert anhand der Position von Karl König dar, mit dem Joseph Beuys in der Zeitschrift Wir selbst zusammenarbeitete. Karl König meint dann, dass an dieser Schwellensituation, ich zitiere das mal hier, Zitat, in diesem Augenblick muss noch einmal das jüdische Volk antreten, muss gemordet werden, muss bespeit werden, muss auf sich nehmen das Schicksal des Ahasver. König beschreibt dann die Shoah als Opfertod der Juden, als Schicksal des jüdischen Volkes eben. Dieses Schicksal ist mit der Shoah zu Ende. Das jüdische Volk hat seine Weltmission erfüllt und, so König wie eben auch Beuys, jetzt ist die Zeit, das wahre Christentum zu verwirklichen. König bestreitet, wie Beuys eigentlich auch, nicht die Schuld der Deutschen. Er nennt das Dritte Reich einen Verbrecherstaat. Im Grunde genommen ist die gemeinte Schuld eine Schuld der materialistischen Weltentwicklung. So ungefähr. Aus anthroposophischer Sicht haben die Deutschen aber in einem höheren Auftrag ihre Rolle als Täter oder Untäter, wie König es formuliert, auf sich genommen, damit die geistige Weiterentwicklung des Menschen voranschreiten kann. Ich möchte hier diesen ganzen anthroposophischen Müll eigentlich nicht weiter ausführen. Bei Beuys und seinen Anhängern ist Auschwitz der Kulminationspunkt des materialistischen Denkens. Der Beginn des Materialismus liegt im jüdischen Denken, also Abraham als erster Mathematiker. Dann das christlich-jüdische Denken, Neues Testament, Jesus der Erfinder der Dampfmaschine, wie Beuys sagt. Nach dieser Logik trifft, man es vorsichtig formuliert, die Juden zumindest eine Mitschuld an der Shoah. Wenn Beuys als Täter, der er ja war, im anthroposophischen Sinne im Auftrag einer höheren Aufgabe Täter war, erübrigt sich die Frage nach der eigenen Schuld. Beuys war Soldat und wurde zum Heiland, zum Hasen. Auf einem Wahlplakat der Grünen zur Europawahl ist seine kleine plastische Arbeit von 1963 mit dem Titel Der Unbesiegbare abgebildet, also zur Europawahl 1979. Der Unbesiegbare zeigt einen Spielzeugsoldaten, der mit einem Gewehr auf einen überproportional großen Hasen zielt. Also der Soldat ist ein industriell gefertigtes Produkt. Der Hase hat Beuys von Hand geknetet. Um Schamane, Heiland, Jesus oder Hase werden zu können, mussten Beuys und mit ihm die Deutschen vorher Täter gewesen sein. Das Böse ist in diesen Theorien, wenn man das überhaupt Theorien nennen darf, das Böse ist notwendig als Bedingung für das Gute. Also der Soldat ist notwendig, die Soldatenlaufbahn notwendig dafür, dass Beuys Hase werden konnte oder Künstler. Das Böse hat dann seine Berechtigung als notwendiges Moment einer göttlichen Weltordnung und letztendlich als Bedingung für unaufhörliches Werden und Vergehen. Die Frage nach individueller und kollektiver Schuld und Verantwortung verflüchtigt sich im geisteswissenschaftlichen Nebel der Anthroposophie. Das ließe sich nun auch individualpsychologisch erklären, aber darüber soll sich jemand anders Gedanken machen. Die Anthroposophie bietet eine irrationale Erklärung für die Shoah. Die Shoah musste geschehen. Die Deutschen haben die Schuld dafür auf sich genommen. Erst nach der Shoah kann der soziale Organismus gebildet werden. Erst nach der Shoah kann jeder Mensch ein Künstler sein. Aus anthroposophischer Sicht beginnt die fünfte nachatlantische Periode der Menschheitsentwicklung nun unter geistiger Führung der Germanen, der Deutschen. Die Deutschen müssen nun mit ihrem Volksgeist, wie Johannes Stüttgen es in der Zeitschrift Wir selbst formuliert, den anderen Völkern dienen. Also die Deutschen machen den anderen Völkern das Angebot, so genau ist das, glaube ich, bei Stüttgen gesagt. Die in Anführungszeichen rationale Erklärung für die Shoah formuliert Himmler in einer seiner Posener Reden. Himmler begründete den Massenmord ebenso wie die Anthroposophie letztendlich als notwendige Maßnahme zur Erneuerung Europas unter deutscher Herrschaft. Er lobte die SS-Kommandeure für ihre Härte. Sie seien trotz ihrer Taten anständig geblieben. Die SS, so zitiert, hat diese schwerste Aufgabe in Liebe zu ihrem Volk erfüllt, ohne dabei seelischen oder charakterlichen Schaden genommen zu haben. In seiner Rede an das eigene Land entwickelt Beuys aus der Auferstehungskraft des deutschen Volkes eine neue Frage nach der Aufgabe der Deutschen in der Welt. Ehrlich gesagt kann ich hier auf eine Antwort verzichten. Beuys wollte hoch hinaus und die Grenzen überschreiten. Er, der seine Hitlerjugend genossen hatte, wollte mit dem Reich wachsen, über sich hinaus wachsen. Davon zeugt seine Kriegsbegeisterung, dass er sich freiwillig meldet, dass er Jagdflieger werden möchte. Dieses expansive Moment, das auch den revolutionären Charakter des Nationalsozialismus ausmachte, ist dabei zentral. Der Nationalsozialismus war ja keine restaurative politische Kraft, sondern selbst als Bewegung konzipiert, die aufräumen wollte, die die alte Ordnung umstürzen, das Volk reinigen, durch die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung nicht nur die Nation, sondern die ganze Menschheit erlösen wollte, den Lebensraum erweitern wollte, das Kapital in den Dienst des Volkes stellen wollte, das verborgene Potenzial des deutschen Wesens freilegen und in Bewegung versetzen wollte. Mit dieser Kraft hat sich Beuys identifiziert. Damit war 1945 Schluss. Die Alliierten hatten, es gab ja keinen Widerstand, der dieser Dynamik vorzeitig ein Ende bereiten konnte, infolgedessen Deutschland vollständig besetzt. Der Raum, den die nationalsozialistische Bewegung durch permanente Grenzüberschreitung erschaffen hatte, die sich, wie Beuys, als jugendlicher Teil ihrer selbst verwirklicht hatte, war auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Der Größenwahn hatte sich in eine große narzisstische Kränkung verwandelt. Alles, was Größe versprach, was von Selbstverwirklichung, Bewegung und Überschreitung übrig geblieben war, musste jetzt in diesem geschrumpften Raum Platz finden. Der Führer war tot. Jetzt gab es nur noch das einfache Volk, das unter Besatzung ganz auf sich gestellt war. Die Alternative für den gewöhnlichen Deutschen lautete, sich anzupassen und der neuen Autorität anzubiedern. Für den ungewöhnlichen Deutschen lautete sie, Wege zu finden, den Größenwahn zu transformieren. Beuys, der sich mit den antiautoritären, revolutionären Aspekten des Nationalsozialismus, seiner expansiven, überschreitenden Bewegung identifiziert war, nicht mit den konservativen, kleinen, wie großbürgerlichen Aspekten, entschied sich für Letzteres. Diese Transformationsbewegung führt zuerst einmal nach innen, ins Innere, wo fantastisch geschützt werden kann, was geborgen, behütet, umsorgt und geheilt, was gerettet werden soll, weil es sich nicht einlösen konnte und jetzt von bösen Mächten verfolgt wird. Denn der Transformation geht die Latenz voraus, die ihren Raum braucht, um ihre Zeitlichkeit zu entfalten. Die Innerlichkeit ist zugleich Rückzugsraum, die Geborgenheit verspricht und Quelle. Der Born, wie Beuys im Nazi-Jargon sagen würde, aus der hervortreten soll, was auf Erfüllung drängt. Dieser Doppelcharakter trifft so auch das Heilungsmotiv. Nur das, was nach innen heilt, geheilt wird, sich selbst heilt, kann sein Heilsversprechen auch nach außen wirksam werden lassen. Diese invertierende Bewegung, also die Introversion der expansiven Bewegung, zeigt sich künstlerisch zum einen in der Zeichnung und in sakraler Motivik, zum anderen in der Vergeistigung, der Abwendung vom hysterischen Hitler zur neuen Führerfigur Rudolf Steiner, vom extrovertierten zum introvertierten Weltentwerfer. Nur gilt der Doppelcharakter des Heilungsmotivs auch andersherum. Nur das, was sein Heilsversprechen nach außen wirksam werden lassen kann, kann nach innen geheilt werden, heilt nach innen. Sonst versiegt die Quelle der Kreativität und der Rückzugsraum wird zum Sarg. Einen solchen, und das schließt die Phase des Rückzugs gewissermaßen ab, hat sich Beuys Anfang 1956 bauen lassen. Eine Kiste, die er mit Teer ausstrich, in der er in embryonaler Stellung kauern konnte, um zu sterben. Dieser Punkt ist das private Kriegsende, der Moment der Akzeptanz der Wunde, die Akzeptanz der Niederlage gewesen, aus der er Kraft schöpft, die im selbstmythologisierenden Rückblick den Anfang des großen Transformationsprozesses bildet. Für die gewöhnlichen Deutschen in Westdeutschland führt der erzwungene Übergang in die biedere und fleißige Anpassung, für die das Wirtschaftswunder belohnt und das zugleich suggeriert, man hätte es ja doch nicht ganz falsch gemacht. Sie ließen sich aus der Perspektive von Beuys erst vom Führer und dann vom Materialismus verführen. Ihre Kreativität, die des Wiederaufbaus, ist nur fleißig, weil sie geistlos ist. Beuys aber verspürt den Auftrag. Nie hat er sich verführen lassen. Er ist der außergewöhnliche Deutsche, der die Wunde nun mit Stolz trägt, der über sich hinausgeht, hoch hinaus, in bester Piloten- und Christusmanier. Die völkische Ideologie, wie sie Beuys zelebriert, ist geistiges Erbe der Vergangenheit. Sehr viele der direkt Betroffenen konnten das Erbe nicht überwinden. Diese Ideologie ist auch heute wirkmächtig, beweisen AfD und NPD. BB sagte, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Bisher wurde in dieser Sendung Joseph Beuys Geschichtsrevisionismus vor allem anhand dessen kunstexterner Äußerungen dargelegt. Wichtigster Bezugspunkt war dabei Beuys Vortrag »Reden über das eigene Land« von 1985. Doch das Nachleben des Nationalsozialismus in transformierter Form zeigt sich vor allem auch in Beuys künstlerischen Arbeiten. Rolf H. Muller hat dies anhand einzelner Arbeiten von Beuys gezeigt und an den Materialien, die Beuys dafür verwendet. Am explizitesten wird dies an der Objektvitrine mit dem Titel Auschwitz-Demonstration, die Beuys 1970 im Landesmuseum in Darmstadt installierte. Rolf Famuller beschreibt und kritisiert diese Auschwitz-Demonstration. Die Auschwitz-Demonstration ist die zentrale Vitrine der Beuys-Ausstellung im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Die Kunstwelt attestierte Beuys eine Aufarbeitung der Nazizeit. Das Gegenteil ist aber der Fall. Beuys konnte die Nazizeit nicht verarbeiten. Er suchte sein Heil in Realitäts- und Weltflucht. Beuys wollte sich vergeistigen, war auf der Suche nach seiner spirituellen Seele. Nicht die nationalsozialistische Ideologie sei an dem Geschehenen schuld, sondern das Materielle, das Intellektuelle, die Technik. Hitler sei ein großer Künstler gewesen, der seine Energien nur falsch gebraucht habe. Eben materiell. Diese Energien müssten spirituell angewandt werden. In seiner Theorie der sozialen Plastik will Beuys mit spiritueller Wärme die materielle gesellschaftliche Erstarrung auflösen. Das Werk von Beuys kann nur entschlüsseln, wer die Bedeutung der bei seinen Aktionen gebrauchten Materialien versteht. Dabei zeigt sich bei Beuys ein grundlegender Widerspruch. Beuys ist Spiritualist. Er will geistige Prozesse initiieren. Nur die Seelen müssten gerettet werden. Aber er verwendet Materialien. Sie seien geistige Kräftefelder. Farben seien nicht rote, grüne oder gelbe Pigmente, sondern geistige Prozesse, freischwebend im Raum. Deshalb verwendet Beuys auch nur selten technisch hergestellte Farben, sondern nimmt Blut, vor allem Hasenblut. Sein zweitwichtigstes Material ist Erde, der Boden. Die Kräftefelder Eisen oder Kupfer kommen aus dem Boden. Fett, Wachs, Filz sind alles organische Materialien, die bei Beuys geistige Energiefelder repräsentieren und in seinen Werken neue Kräfte im kosmischen Zusammenhang schaffen. Silber und Spiegel haben für Beuys eine besondere Bedeutung. Silberspiegel seien Reflexorgane, die für das tötende materialistische Denken stehen und die Verbindung zu den kosmischen spirituellen Kraftquellen abschneiden. Diese Materialien kommen im Werk Auschwitz-Demonstration zum Einsatz. Seine Interpretation ist, Zitat Anfang, dies war keine Beschreibung des Inhalts und der Bedeutung der Katastrophe. Ähnliches wird mit Ähnlichem geheilt. Der homöopathische Heilungsprozess. Die Lage der Menschen ist aus Auschwitz und das Prinzip von Auschwitz findet seine Fortsetzung in unserem Verständnis von Wissenschaft und politischen Systemen, in der Übertragung von Verantwortung auf Gruppen von Spezialisten und in dem Schweigen von Intellektuellen und Künstlern. Zitat Ende. Das ist eine totale Verharmlosung der Nazi-Verbrechen. Auschwitz kennzeichne auch die Gegenwart. Das ist falsch. Rechts in der Vitrine liegt ein verrußtes Metallobjekt, ein Abguss eines Holzreliefs. Auf diesem Relief schimmert die ovale Form eines Fisches sowie ein Kreuz hervor. Damit ist ein reflektierendes Spiegelkreuz entstanden. Dieses Objekt trägt den Titel Fisch, altchristliches Christussymbol. Der Spiegel symbolisiert den zergliedernden christlich-jüdischen materialistischen Verstand. Es sei das Karma, also das Schicksal der Juden, dass sie sich von ihrer mystischen Götterwelt getrennt hätten. Gleich links neben dem Fisch befindet sich eine runde Eisenplatte als Sinnbild für den Kontakt mit dem Boden. Der Titel lautet Akku, Wurst. Am Rande der Eisenplatte sind noch Wurststücke und Fett angeordnet, die mit Bindfäden verbunden sind, also miteinander kommunizieren. Die organischen Materialien sind die Akkumulatoren. Sie spenden und speichern die Energie. In der Mitte ist ein kreisrunder Spiegel als Sinnbild des intellektualisierenden christlich-jüdischen Denkens des Todesprinzips. Der Spiegel trennt die Bindfäden, unterbricht also die Kommunikation. Das intellektuelle Denken vernichtet die Akkumulatoren und deren Energie, meint Beuys. Die Mitte der Vitrine dominiert ein Kochherd mit dem Titel Wärmeplastik. Auf seinen zwei Heizplatten liegen zwei backsteingroße Fettbrocken. Fett steht bei Beuys für formbare positive Energie. Der Stecker des Herz ist aber in Silberpapier, gleich Spiegel, eingepackt und damit die energetische Stromzufuhr durch den zergliedernden Verstand unterbrochen. Es könnte Wärme entstehen, wenn man das Silberpapier entfernte. Hinter dem Herd ist ein Teller mit einer plastisch ausgeführten Christusfigur zu sehen. Der Titel lautet Kreuz. Im Handbuch des deutschen Aberglaubens werden Teller Feuerteller genannt, auf die man den Namen Jesus schrieb, um Feuer abzuwenden. Holocaust bedeutet übersetzt eine Katastrophe durch Brand und Feuer. Auch die Anwendung des Volksbrauchtums konnte das schicksalhafte Ereignis nicht abwenden. Auch die Höhlensonnenbrille in der Vitrine verweist auf die Katastrophe durch Brand und Feuer. Die materialistischen Erfindungen können nicht vor der Katastrophe schützen. Dahinter stehen drei Arzneiflaschen. Flasche mit Fett, liquide, Flasche mit Fett, fest und Jodflasche mit Korken fest verschlossen. Diese organischen Arzneien wurden nicht angewandt. Dann zeigt ein Druck Auschwitz-Baracken, aber es sind keine Menschen zu sehen. Nach Beuys gab es nur intellektualisierte Wesen in Auschwitz. Dann weist eine Nichterkennungsmarke, so lautet der Beuys-Titel, auch in silberner Farbe darauf hin, dass die Juden nicht als Menschen zu erkennen waren. Rechts davon sind vier Mettwürste in Ringform, Titel plus minus Wurst, angeordnet, an deren Ende Minus- und Pluspole aufgezeichnet sind. Auschwitz sei ein energetischer, biologistischer Prozess, behauptet Beuys. Links befinden sich zwei Holzbehälter mit Heu als wärmendem Kräftefeld, in dem eine Ratte verwest. Sie wird eins mit der Natur. Ein doppeldeutiges Bild. Juden wurden im Dritten Reich auch als Ratten bezeichnet. Aber nach ihrem Tod sind sie jetzt eins mit der Natur. Diese Platzierung ist etwas Ungeheuerliches. In dem zweiten Holzbehälter schlägt ein Blitz ein. Thor, der germanische Gott des Donners. Dargestellt mit einem außen angeklappten Zollstock. Titel Blitz. Dieser Blitz trifft in den Holzbehälter. Der Endstrahl des Blitzes jedoch ist dort mit Filz umwickelt, spendet also Wärme. Aber er entzündet das Heu nicht. Dies wäre keine Radiosendung über Joseph Beuys, wenn hier nicht auch einige Worte über Beuys' erweiterten Kunstbegriff und über die soziale Plastik verloren würden. Und unsere Aufgabe ist, auch hier den Postnarzissmus aufzuspüren. Woher kommt der Mensch? Wohin geht er? Er erweitert seinen Kunstbegriff auf die sogenannte soziale Skulptur. Das heißt auf einen sozialen Organismus, der jedem Einzelnen Selbstbestimmung und Mitbestimmung im kulturellen Bereich, im Rechtswesen und in der Wirtschaft gewährleistet. Beuys ist zum Künder geworden. Ich habe seinerzeit schon den Kunstbegriff anders gedacht und ich habe gemeint, ich müsste ihn auf mein Leben beziehen und ich müsste ihn auf meine Individualität beziehen. Aber nicht als mich, der so wichtig ist, sondern auf die Individualität aller Menschen, als Wesen, die gestalten können. Also habe ich das Leben zum Kunstwerk erklärt. Sie vertreten die These, dass jeder Mensch ein Künstler ist, ist auch dieser Akt des Kohlrabi-Schälens für Sie ein gestalterischer Akt? Ganz unbedingt. Es ist ein Gestaltungsprozess im Sinne der menschlichen Arbeit, ganz allgemein. Und menschliche Arbeit bezieht sich auch auf die menschliche Fähigkeit. Man weiß, es gibt Menschen, die diese Körperfähigkeit beispielsweise nicht besitzen, aufgrund einer Krankheit beispielsweise. Also wenn man den Begriff schon so weit befasst und bezieht, muss er sich auf die Arbeit beziehen, entweder als körperliche Arbeit oder als geistige Arbeit. Was ist bitte die allgemeine Kreativität? Die allgemeine Kreativität, ich habe es schon gesagt, ist die im Menschen existierende Möglichkeit der Schöpfung. Das heißt, aus seiner Fähigkeit heraus Einfluss zu nehmen auf den Gang der Dinge in der Welt. Und das ist sicherlich nicht eine Fähigkeit, die nur in dem sogenannten Künstler existiert. Ich sage sogenannten Künstler, der unter der Begrifflichkeit in der neueren Zeit innerhalb der modernen Kunst auftritt, als einer, der Kunst machen kann, sondern ich habe es bezogen auf jeden Menschen als einem Wesen, das künstlerisch gestalten kann. Nun also, das Allgemeine, die allgemeine Kreativität ist die Frage der menschlichen Fähigkeit und der menschlichen Schöpferkraft. In der Kompromisslosigkeit, die in dieser Frage liegt, kann die ökologische Frage nicht allein auf die Biosphärenprobleme bezogen bleiben, sondern sie muss auch den lebendigen Gesellschaftskörper, das heißt den sozialen Organismus, ins Auge fassen und mit ihm umgehen wie mit einem Lebewesen. Denn dieser Organismus ist sogar quasi ein höheres Lebewesen, also ein sehr geistiges Lebewesen. Er entspricht sogar schon ungefähr dem Begriff einer sozialen Skulptur. Die Bienen, Organismus und Organisation, Schöpfung und Schöpferkraft. Dürfte deutlich geworden sein, die Vorstellung von der sozialen Plastik ist untrennbar verbunden mit Beuys Vorstellung von der Gesellschaft als einem Organismus. Die Gesellschaft ist ein Körper, daher auch die Vorstellung von der erweiterten Kunst als einer Medizin. Soziale Plastik heißt nun, den Gestaltungswillen auf den gesellschaftlichen Organismus zu beziehen. Die Gesellschaft, das Leben selbst als Kunstwerk. Diese Vorstellung entspricht dem Begriff von der Ästhetisierung der Politik, sagt Ansgar Martins. Ästhetisierung der Politik ist eine Formulierung aus einem Aufsatz von Walter Benjamin, und zwar aus dem Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Es geht da um Kunst und Politik unter Bedingungen der modernen Massenkultur. Und Benjamin kommt zu dem Schluss, dass der Faschismus auf eine Ästhetisierung des politischen Lebens hinauslaufe. Parallele Beobachtungen auf einem anderen Feld, die vielleicht ein bisschen zugänglicher sind, macht zeitgleich der Philosoph Siegfried Krakauer. Krakauer beschreibt, wie Hitler und Goebbels Propaganda als kreative Kunst verstehen. Also dass es der totalitären Propaganda, wie Krakauer das nennt, darauf ankommt, auszustrahlen, zu faszinieren, und nicht auf Inhalte. Und dieses Schlagwort Ästhetisierung der Politik ist relativ unabhängig von Benjamin zu so einem ja, geflügelten Wort geworden. Beuys wird schon zu Lebzeiten vorgeworfen, dass er Politik ästhetisiert wie Hitler. Und Beuys selbst meint einmal, er befinde sich im Krieg gegen Benjamin. Er sagt dann, man muss die Politik ästhetisieren, man muss die Politik in Kunst verwandeln. Ich glaube, Beuys hat dabei Benjamin nicht richtig verstanden. Und Ästhetisierung der Politik ist auch unabhängig von Benjamin nicht nur eine Eigenart etwa des Nationalsozialismus oder des italienischen Faschismus, sondern trifft auch alle möglichen Formen von Propaganda und politischer Selbstpräsentation oder Repräsentation zu. Wenn man sich aber vorstellt, was man an Beuys mit diesem Schlagwort beschreiben kann, taucht natürlich als erstes diese Idee des Sozialen als Organismus auf. Beuys politisches Ideal wird nicht logisch oder irgendwie inhaltlich hergeleitet, sondern bildlich, und zwar durch dieses Bild von der Gesellschaft als Körper mit unterschiedlichen Gliedern, die unterschiedlich formulieren müssen. Das ist auf jeden Fall ästhetische Politik. Eine andere Vorstellung ist diese berühmte Formel, jeder Mensch ist ein Künstler, was bei Beuys nicht meint, dass, was auch immer, jeder komponieren oder gut malen kann, sondern dass jede Art von Arbeit in diesem sozialen Ganzen, jeder einzelne Beruf künstlerisch ist und die Schöpferkraft des Menschen beansprucht oder freilegt. Und wenn, oder so stellt sich das Beuys wohl vor, wenn alle Menschen verstehen, dass das alles kreative Kraft ist und alle miteinander organisch verbunden, harmonisch zusammenarbeiten, dann ist der spirituelle Einheitszustand für die Gesellschaft erreicht, den Beuys sich erträumt. Das ist dann kein Faschismus, aber die Illusion von ja einem ganzheitlichen, widerspruchsfreien Kapitalismus als einer Welt. Das ist aber ein Bienenstaat, so funktioniert menschliches Zusammenleben nicht. Oder nur um den Preis, dass alle Individualität restlos getilgt wird. Ihr hörtet hier eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Zu Wort kamen Albert Markert, Ansgar Martins, Roger Behrens, Rolf Famulla und Till Gartmann. Sie haben an dem Projekt Boys Behind the Scenes mitgewirkt. In zahlreichen Videos finden sich dort weitere und ausführlichere Darlegungen zu einer Kritik an dem Nachkriegskünstler Joseph Beuys. Diese Videos finden sich unter boysbts.de. Dort finden sich auch weitere Quellen und Literaturverweise. Explizit sei außerdem ein Text von Till Gartmann empfohlen, der den Titel trägt »Der Fall Beuys – Analer Charakter und Werkkrise, Bundesrepublik Deutschland«. Dieser Text ist in der dritten Ausgabe der Zeitschrift Sans Phrase erschienen. Abschließend außerdem ein Hinweis: Am 8. Juli werden Ansgar Martins und Till Gartmann einen Vortrag in Halle an der Saale halten. Checkt aus, die Aktuelle Stunde. Ich hoffe, dass manchem in dieser Stunde die Beuys-Begeisterung verdorben werden konnte. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Aus dem Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert, da kommt Regen, bringt Waffen und Tod, und hört er Frieden, sieht er rot. Er sagt als Präsident von USA, Atomkrieg ja, bitte doch und da. Auf Polen, Mittelosten, Nicaragua, er will den Endsieg, das ist doch klar. Zum Beispiel Papst werden, ja? Einer der Studenten erzählt ihm groß und breit von einem Bild und Beuys nach einer Weile dreht das Bild um und sagt, also, das Bild kannst du mir auch erzählen, brauche ich nicht anzusehen. Und klopft ihm auf die Schulter und sagt, jeder Mensch ist ein Künstler, bloß du nicht. Und dann geht er mit seinem berühmten Lachen.